Unlimited. Pull up on the long beat. Young Cannibals Plus One mit Bonk und Opidan Darwin. Drei Abtemperaturen rund um 140 Beats per Minute. Jetzt hier gut aufgelegt für den Drive. Wie geht's weiter? Ich kann euch sagen, wie es weitergeht. Tempo wieder ein bisschen runter. Der Abend ist noch nicht so spät. Ihr hört hier Babak mit Ni Mas Ni Menos. Es kommt Chris Nasuka, Raw Artist, Rain mit einem crazy Klavier, Off Norway, Gerd mit dabei und auf meiner Liste steht auch noch ein Tune von Space Echo. Und dann noch einiges mehr bis 22 Uhr. Thank you. We'll be right back.